في هذا الفتح العظيم للنبي الذي سر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة، وخاصة بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة رضوان الله عليها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم، فآذوه وأهانوه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد إلى مكة، عاد بجوار المطعم بن عدي، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر القبائل، قبائل العرب في موسم الحج وأسواق التجارة، يدعوهم إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، ووراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وضاء الوجه جميل، يقول للناس لا تصدقوه لا تصدقوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس، كان يقول لهم: يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم، إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من الجن، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. فكان الناس يتعجبون من هذا الرجل الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون: من أنت ومن هو؟ فكان يقول: أنا عمه وهو أبو لهب والعياذ بالله. وهذا عند العرب كان من الشائنات والأمور السيئة، أن العم يتكلم هذا عن ابن أخيه، ولكن أبو لهب كان يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا الناس في مكة الطائف، فذهب إلى بني كندة وعرض عليهم الإسلام فأبوا. ثم أتى بني حنيفة فعرض الإسلام فأبوا. ثم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الإسلام، وبنو عامر بن صعصعة قام فيهم رجل اسمه بيحرة ابن فراس، قام وقال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله، يعني ثم نصرك، على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فرجعوا إلى شيخ من بني عامر، فلما قالوا له ذلك أقسم لهم بأنه ما تقولها إسماعيل، أي من بني إسماعيل عليه السلام، وليس ما تقولها أحد من بني إسماعيل أنه نبي من الأنبياء. وهذه دلالة من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الملك ولو أراد أن يكون ملكا لقبل، ولا أعانه بن عامر بن صعصعة، ولا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد القيادة، وما كان يريد الرئاسة، وما كان يريد الملك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تقول الناس لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلوات الله وسلامه عليه. نخدم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم in Mekka beleidigt worden ist und gefoltert worden ist, er und seine Gefährten. Nachdem auch Abu Talib starb, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Abu Talib den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt hat, und Khadija auch starb, radhiyallahu anha, die Frau von unserem Propheten, die Sache war eng in Mekka. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach At-Ta'if, und er wollte die Leute dort zum Islam aufrufen. Aber sie haben ihn mit Steinen beworfen und sie wollten den Islam nicht annehmen und sie haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlegt. Dann war die Lage in Mekka schlimmer geworden, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Mekka nicht rein durfte, außer dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schutz von jemandem bekommt, und er hat Schutz von Al-Mut'im bin Adi bekommen. In diesen Momenten war das notwendig, dass der Prophet Muhammad s.a.w. ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, damit sein Herz befestigt wird und damit der Prophet Muhammad s.a.w. Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala hier hat, dass er auf dem wahren Weg ist, dass er weitermacht. Und das war Al-Isra und Al-Mi'raj. Das bedeutet die Nachtreise von Mekka nach Al-Aqsa-Moschee und von Al-Aqsa-Moschee in den Himmel. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat dort viele Erlebnisse erlebt und das haben wir schon erzählt im vorigen Unterricht. Was sollte der Prophet s.a.w. denn tun? Er hat nur eine Möglichkeit, dass er die Leute, die zum Hajj kommen, die nach Mekka kommen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit ihnen über Islam spricht und mit ihnen redet, ob sie den Islam annehmen. Und das hat der Prophet Muhammad s.a.w. so gemacht. Es gab bei den Arabern Märkte. Und diese Märkte, die waren für Gedicht und für Handel. Und es kamen sehr viele Leute. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist zu ihnen gegangen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. lief zwischen den Leuten auf ihren Märkten. Und er sagte immer, sag la ilaha illallah, werdet ihr Erfolg haben, werdet ihr ins Paradies kommen. Ihr dürft keine Götzen anbeten. Verlasst die Anbetung von Götzen und betet Allah allein und einzig an. Aber hinter ihm, hinter dem Prophet s.a.w. gab es eine Person. Die war schön, diese Person. Und diese Person sagte den Leuten, nehmt das nicht an, was er euch sagt. Er will, dass ihr eure Götzen verlässt. Er will, dass ihr nicht mehr auf Lat und Uzza, die waren die Götzen von den Arabern, dass ihr auf diese vertraut und folgt ihm nicht und nehmt von ihm nicht an. Man hat gefragt, wer ist diese Person und wer bist du? Er sagte, ich bin der Onkel von ihm und der ist mein Neffe. Das war Abu Lahab. Der hat das mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gemacht. Und das war Schande bei den Arabern, dass der Onkel sowas mit seinem Neffen macht. Aber weil Abu Lahab gegen den Islam war und er hat Hass gegen den Islam, der hat das gemacht. Und subhanallah, es gibt heute viele Abu Lahab. Viele Abu Lahab gibt es heute. Nicht einer und zwei. Die sind gegen den Islam. Und die reden schlecht über den Islam. Und man hört jeden Tag von diesen Abu Lahabs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und Abu Lahab zusammen in einen Platz bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der Prophet Muhammad s.a.w. könnte nicht mehr, deshalb ist der Prophet Muhammad s.a.w. der hat angefangen, zu den arabischen Stämmen zu gehen und bei ihnen über Islam zu erzählen und sie zum Islam aufzurufen. Und er war bei Bani Kindah. Das war ein arabischer Stamm. Die wollten von ihm nicht annehmen. Der war dann bei Banu Hanifa. Das war auch ein arabischer Stamm. Sie wollten auch nicht annehmen. Er war dann bei Banu Amir ibn Sa'sa'a. Und das ist eine interessante Geschichte mit Banu Amir ibn Sa'sa'a. Diese Leute, dieser arabische Stamm, eine Person von ihnen stand auf. Der sagte ihm, O Muhammad, wenn wir dir folgen und wenn wir deine Religion annehmen, was wirst du uns geben? Was werden wir von dir bekommen? Wir können dir folgen, aber unter einer Bedingung. Wenn du danach stirbst, wir bekommen Königreich und wir werden die Könige von den Leuten, wenn du den Sieg bekommst. Der Prophet sagt ihnen, das ist die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gibt es, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Dann hat der Mann ihm gesagt, wir werden für dich kämpfen und dich beschützen. Und die Araber werden alle gegen uns werden. Und am Ende bekommen wir gar nicht. Die wollten dann nicht. Und das ist ein Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nicht König sein wollte oder die Macht haben wollte. Nein, der Prophet Muhammad s.a.w. wollte den Islam haben. Und er wollte zum Islam aufrufen, weil der Prophet könnte sagen, okay, ich nehme an und ihr werdet mir helfen und dann wird er König. Aber der hat das nicht getan, weil er zum Islam aufrufen wollte und nicht etwas anderes. Und das ist ein Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen hat und nicht wie die anderen sein wollte. Pass auf, ja, die Sache ist klar. Der Prophet konnte sagen, okay, ich nehme an, der wird König, der wird Führer. Und dann sagte den Leuten, mach das und mach das und mach das. Und dann hat er alles bekommen, was er wollte. Aber der hat das nicht getan. Deshalb, das ist eine falsche Methode, was manche denken. Die denken, wenn sie die Regierung bekommen, dann können sie die Leute ändern. Das ist nicht in unserer Religion. Weil wenn das stimmen würde, dann hätte der Prophet Muhammad das angenommen. Aber der hat uns das gezeigt, weil die Sache anders ist. Wenn die Leute Tauhid haben, wenn die Leute den richtigen Glauben haben, dann wird das automatisch sein, dass auch die Führung anders wird. Das ist eine Regel in unserer Religion. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam lam ya'yas. Wa istamarra fi da'wati al-qabail. وبدأ بترصد الأشراف القادمين إلى مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يرى من يأتي إلى مكة من العرب، من سادة العرب. فأتى سويد ابن الصامت، وكان أخو بني عوف، بني عمرو بن عوف. فأتى إليهم، وكان يسمى في قومه الكامل من كثر شجاعة هذا الرجل وحكمة هذا الرجل وكلام هذا الرجل. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سويد، قال له عندي مجلة لقمان، أي صحيفة لقمان، حكمة لقمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندي خير منها. فقال ما عندك؟ قال عندي القرآن، عندي القرآن. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القول حسن، هذا سويد ابن الصامت. ثم عاد إلى المدينة، ثم عاد سويد ابن الصامت إلى المدينة، ولكنه قتل. ولكن كان بين الناس يعرفوا أنه مسلم، قتل يوم بعث. وكذلك من الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام إياس ابن معاذ، إياس ابن معاذ، وكان شريفا من أشراف قومه، وكان أيضا من أهل المدينة. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال له أنا رسول الله. فدخل هذا الكلام في قلبه. فلما عاد أيضا قتل في يوم بعاث، وكان الناس يعرفونه أنه مسلم. يوم بعاث، ما هو يوم بعاث؟ يوم بعاث كان يوما قدمه الله لرسوله. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم، يعني سادتهم. كان في المدينة الأوس والخزرج، وكان في بينهم حرب، وكان معهم اليهود وكانوا يحاربون اليهود. واليهود كانوا يقول للأوس والخزرج لقد أضل زمان نبي، إن ظهر فسنقتلكم قتل إرم وعاد. كان يقول هكذا للعرب، للأوس والخزرج. والأوس والخزرج كان في بينهم عداوة. فيوم بعاث كانت معركة عظيمة بينهم، فقتل سادة الأوس وسادة الخزرج، قتلوا. فقالت عائشة رضي الله عليها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. بين اليهود والأوس والخزرج؟ لا، كان بين الأوس والخزرج، بس أنا قلت كان في المدينة في أوس وخزرج وفي يهود، وكان بينهم حرب دائم. ولكن يوم بعاث كان بين الأوس والخزرج، قبيلتها من في المدينة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك، أن يبدأ إسلام الأنصار الذين هم أهل المدينة. بارك الله فيكم. der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat nicht aufgehört in Da'wa, dass er mit den Leuten spricht. Er ist zu den arabischen Stämmen gegangen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, die Leute, die Führer von der arabischen Stämme, der hat sie erwartet, als sie zum Hajj gekommen sind, und er hat auf sie gewartet. Und als sie gekommen sind, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat dann mit den Führern gesprochen über Islam. Von diesen Leuten war Suwaid ibn al-Samir, der war ein Führer von den Führern von Al-Madina. und die Leute haben ihn genannt der Vollständige oder der Vollkommene, weil diese Person sehr gut war. Und er war ein Führer in Medina. Der kam zum Propheten. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, willst du etwas von mir hören? Der andere Suwaid sagte ihm, aber ich habe auch die Schriften von Luqman. Von Luqman, der gute Mann. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ich habe aber Besseres. Ich habe den Koran. Und er hat den Koran rezitiert. Suwaid ibn Samit sagte, das ist schön, was du sagst. Und das ist besser, als was ich habe. Und er ist nach Medina zurück. Und er wurde Muslim. Und die Leute haben ihn als Muslim bezeichnet. Aber der wurde in Bu'ath Schlacht getötet. Von diesen Leuten auch Iyas ibn Mu'ath. Er war ein junger Mann und ein Führer in Medina. Der kam mit einer Delegation nach Mekka. Sie wollten Leute, Verbündeten suchen, damit sie gegen die anderen in Medina kämpfen. Dann hat er gehört, was der Prophet ging zu ihm. Der hat gesagt, es gibt Besseres als was ihr wollt. Ich werde mit euch reden. Dann haben gesagt, über was? Der hat gesagt, über Islam. Und er hat ihnen vom Koran erzählt, vom Islam. Dieser Iyas hat ihm das sehr gefallen, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat. Und er wollte den Islam annehmen, aber es gab einen Führer von dieser Delegation. Der hat ihm gesagt, nein, mach das nicht. Aber als Iyas zurück nach Medina kam, der hat schon den Islam angenommen. Aber der wurde auch in Bu'ath getötet. In diesem Schlacht. Bu'ath, barakallahu fikum, das war ein Platz in der Nähe von Medina. Und in Medina gab es drei Hauptgruppen. Es gab Al-Aus, Al-Khazraj und die Juden. Aus und Khazraj, es gab auch andere, aber die waren sozusagen die großen Mächte in Medina. Und es gab Kriege zwischen den drei. Zwischen Al-Aus und die Juden, Al-Khazraj und die Juden, zwischen Aus und Khazraj und die Juden. Und es gibt Krieg auch zwischen Aus und Khazraj. Alle gegeneinander kämpfen. An diesem Tag in Bu'ath wurden die Führer von Al-Aus und Khazraj alle getötet. Das sind die Führer von alle weg. Aisha radhiyallahu anha sagte, Allah hat dem Propheten Muhammad s.a.w. diesen Tag geschenkt. Weil an diesem Tag die Führer von Al-Aus und Khazraj getötet worden waren. Dann war die Sache sozusagen, der Weg war frei, weil die Leute brauchen einen Führer, weil die Leute sozusagen andere Gedanken dann haben. Und das war ein Zeichen eigentlich, dass die Leute von Medina den Islam angenommen haben. في حج في موسم الحج لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة مجموعة من الخزرج لقاه وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء قد أتوا إلى مكة يريدوا أن يبحثوا عن من ينصرهم على الأوس في المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالي اليهود؟ يعني حلفاء اليهود؟ قالوا نعم قال أفلا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن وسارعوا في قبول الإسلام ليش سارعوا في قبول الإسلام؟ ذكرنا أولا بارك الله فيكم كانوا في حالة حرب وكان عندهم فراغ أصلا فراغ روحي ثم المسألة الثانية أنهم سمعوا من اليهود أن هذا زمان نبي إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل زمانه سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم هكذا كانوا يقول للعرب اليهود فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج سمعوا هذا الكلام وقال لهم أنا نبي فدخل الإيمان في قلوبهم وقالوا له قومنا بينهم من العداوة والشر ما بينهم ولعل الله سبحانه وتعالى يصلح بك بين القوم وكانوا بارك الله فيكم 6 نفر، وقيل كانوا 5، وقيل كانوا 8، وكان زعيمهم أسعد بن زرارة من بني النجار رضوان الله عليه. طبعا تكلم أهل العلم في أسمائهم، نحن الآن ما يعني حتى لو قلت الأسماء ما هذا إن شاء الله يعني يدرس في غير هذا الباب. فبايعوا، فهؤلاء دخلوا الإسلام، ولم تبقى دار من دور الأنصار لما رجعوا إلا ودخل واحد منها الإسلام. بارك الله فيكم. إن أينم حج دي لوتي كامل إيمان أخميكتسو حج وانت بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاد دي لوتي أف دي لوتي جفاختت وانت قالت سي لوتي جزينها دان هاد دي بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم متئين من كشبوه أنا استاقس إن دنيا فن العقبة فن العقبة لب هات أنا جروب جفوندن فن مدينة إذن فن الخزرج تس أنا أرابش اشتم دي فادو وانت باغن دوت von der Khazraj der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen was wollt ihr eigentlich die kamen damit sie verbündete suchen gegen ihre brüder al aus der prophet sagte aber ich habe was besseres setzt euch ich werde mit euch reden er hat von quran erzählt und vom islam erzählt von allah subhanahu wa ta'ala erzählt die leute haben sofort den islam angenommen aber wieso natürlich weil diese leute Sie haben immer von den Juden gehört. Sie haben ihnen gesagt, das ist die Zeit von einem Propheten. Ein Prophet wird in dieser Zeit geschickt, gesandt. Und dieser Prophet wird zu uns kommen. Und er wird auf unserer Seite sein. Und wir werden gegen euch Araber kämpfen. Und wir werden euch vernichten. Mit diesem Propheten. So haben die Juden zu den Al-Aus al-Khazraj gesagt. Al-Khazraj, als sie das hörten, haben sie ihm gesagt, wir haben Krieg bei uns. Und wir haben schlimme Lage. Vielleicht, wenn du kommst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Lösung mit dir bringen. Und so haben diese Leute den Islam angenommen. Die waren 6 oder 8 Personen. Und der Führer von ihnen war As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Der Name ist wichtig, weil nachher dieser Name nochmal öfter kommen wird. Und so, barakallahu fikum, haben diese Leute den Islam angenommen. العام الذي بعده أتوا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعوه على الطاعة في المنشط والمكره وبايعوه على السمع والطاعة وأن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم عليكم السلام طبعا اختلف أهل العلم في بيعة العقبة هذه أنه قالوا هل هي بيعة النساء اللي هي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل أولادهن ولا يأتين بالبهتان قال أهل العلم هذا كان في غير تلك البيعة إنما كان ذلك بعد فتح مكة لما أتى المؤمنات وإنما هذه البيعة كانت هذه البيعة هي بيعة العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قدم المدينة وبذلك بدأ بارك الله فيكم بدأ النور في المدينة بشكل أوضح بشكل أوضح بارك الله فيكم Im ersten Jahr haben diese Gruppe, die 6 Personen, den Islam angenommen. Dann sind sie zurück nach Medina. Und sie haben angefangen, mit ihren Familien zu reden über Islam. Und so haben viele Leute den Islam angenommen. Das nächste Jahr zum Hajj kamen sie zurück. Die waren 12 Personen. Und sie haben dem Propheten Muhammad s.a.w. Treueid gegeben, geleistet. Sie haben dem Propheten Muhammad mit ihm vereinbart, dass sie Gehorsamkeit leisten, dass sie dem Propheten ﷺ folgen, dass sie dem Propheten Muhammad ﷺ schützen, dass sie die Wahrheit sagen und dass sie gerecht bleiben und dass sie dem Propheten Muhammad ﷺ in allen Bereichen schützen. So war die Lage. Natürlich, es gibt unterschiedliche Auffassungen von den Gelehrten und Ansichten diesbezüglich, weil manche gesagt haben, das war Bi'at al-Nisa. Aber das war Bay'at al-Aqaba. Al-Ula eigentlich. Und dann sind diese Leute zurück nach Medina und so war die Sache klarer geworden, weil die Muslimin mehr geworden sind. Und die Leute von Medina haben den Islam angenommen. فلما عادوا إلى المدينة صلوا هناك صلاة الجمعة وكان أول من صلى الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد بن زرارة رضوان الله عليه من بني النجار هو وكان نقيب من النقباء من نقباء الأنصار فصلى بالناس وكانوا تقريبا 40 رجلا يعني صار العدد 40 كانوا 12 صاروا 40 قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه فذلك يقول أهل العلم أول سفير في الإسلام كان مصعب بن عمير رضوان الله عليه فكان مصعب في المدينة يقرأ القرآن ويعلم الإسلام ويعلم القرآن ويفقه الناس بالدين ويؤم في الصلاة وكانوا يسمونه المقرئ أو القارئ في المدينة وكان يعيش في بيت أسعد بن زرارة رضوان الله عليه من بني النجار وبدأ مصعب طبعا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحدة لا ألف ولا خمس آلاف ولا عشرين ألف واحد بس وحقق الله وفتح الله سبحانه وتعالى به فتحا عظيما في وقت كانت الناس تعبد فيه الأصنام في وقت الناس ما كانت تريد الإسلام فسبحان الله بارك الله فيكم nachdem die Leute den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم treueid geleistet haben dass sie Gehorsamkeit leisten, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützen, dass sie ihm folgen, dass sie für den Islam alles opfern, sind sie zurück nach Medina. Und dort haben sie zum ersten Mal Jumu'ah-Gebet gebetet. Zum ersten Mal. Und der Imam war As'ad ibn Zurara und die waren 40 Leute. 40 Leute haben Jumu'ah gebetet. Passt auf, die waren 12. Die sind zurück, die waren 40. Also der Islam hat angefangen, sich sozusagen zu verbreiten. Und das ist immer so. Wenn die Leute den Islam verstehen, dann werden sie in Scharen diese Religion annehmen. In Gruppen, viele Leute. Später dann haben die Leute von Medina, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass sie jemanden haben, der ihnen die Religion beibringt. Sie wollen jemanden, der bringt ihnen die Religion. Nicht wie unsere Zeit. Die meisten Leute wollen ihre Religion nicht lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die wenigsten wollen den Islam lernen. Damals waren sie auch neu im Islam. Sie wollten jemanden, der zeigt ihnen, wie sie richtig beten, wie sie richtig Koran lesen, wie sie richtig den Islam praktizieren. Der Prophet hat den ersten Botschafter des Islam geschickt zu ihnen und der war Mus'ab ibn Umair, Ridwanullahi alayh. Mus'ab war in Medina und der war bei As'ad ibn Zurara als Gast. Und er hat dort die Leute, den Leuten den Koran beigebracht, das Gebet beigebracht, den Islam allgemein beigebracht, was er vom Islam wusste natürlich. Und die Leute haben ihn genannt Al-Muqri' oder Al-Qari', der Rezitator oder der Leser des Korans. Und er hat angefangen dort Da'wa zu machen. Und najaha Mus'ab fi da'watihi najahan azimen bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. فكان يتكلم مع الناس ومن بين يعني من أهم الأمور التي حصلت لما كان مصعب في المدينة هو إسلام اثنين من سادة المدينة ومن زعمائها أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضوان الله عليهما يا أخوة والقصة في ذلك جميلة ألا وهي أن سعد بن معاذ كان ابن خالة أسعد بن زرارة فما كان يستطيع يتكلم معه لأنه في قرابة بينه ولكن أسيد بن حضير كان يستطيع فمرة كان مصعب بن عمير رضوان الله عليه يتكلم مع الناس في حديقة، يعني في مكان، وسمع بذلك أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، فقال له نذهب إليه. قال له سعد بن معاذ: أسعد بن زرارة من أقاربي، ما أستطيع أفعل ذلك، فذهب أنت. فأخذ الحربة وذهب، ويعني ناوي شر، مثل ما يقول عندنا عيونه تقدح نار، يعني الرجل خلص ناوي شر كبير. فلما أتى فكانوا جلوسا، فقال له مصعب بن عمير، قال له: اجلس واسمع مني، اجلس واسمع مني. طبعا هو أسيد بن حضير رضوان الله عليه قال له: سفهتم آلهتنا، وسفهتم ضعفاءنا، وقلبتوا ضعفاءنا علينا، وتفعل وتفعل وتفعل. قال له مصعب، قال له: اجلس واسمع مني، إن رضيت رضيت، وإن ما رضيت كف، نكف عنك هذا الأمر. فجلس فقرأ عليه القرآن مصعب رضوان الله عليه. طبعا يا أخوة، الآن لو قرأنا على الناس القرآن ما يكون تأثيره مثل ذلك التأثير في ذلك الزمان، لأنه كانوا يفهمون اللغة. أما اليوم لما تقرأ على الناس القرآن وما يفهم أصل الآيات إلا من رحم الله، وهذا قليل. أما هناك كان يطلع عليه آية من القرآن يفهمها مباشرة، كانوا أقحاح في اللغة. فلما تلا عليه القرآن تغير وجهه وجلس وكن. فلما نظروا إليه رأوا في وجهه أنه يريد الإسلام، فقال لهم: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: تغتسل وتطهر، بعدين تعلن الشهادة وتشهد شهادة الحق. فقام ففعل ذلك ودخل الإسلام. فعاد إلى من؟ إلى سعد بن معاذ. فقال هو أسيد بن حضير، قال لي أسعد بن زرارة ولا مصعب بن عمير، قال لهم: في عندي رجل آخر لو أسلم لأسلم قومه كلهم، لأنه هو يعني مطاع في قومه، أسلم ويسلم الناس في قومه. فذهب إليه فقال له: أتى بنو حارثة ليقتلوا ابن خالتك أسعد بن زرارة. فأخذ سعد بن عاز الحربة وبسرعة إلى هنا. فلما ذهب ما وجد شيء، فعلم يعني أنه يريد، فقال لهم: سفهتم آلهتنا وكذا. فقال له مصعب بن عمير: اجلس واسمع مني. فتلى عليه، قيل أنه تلى عليه من سورة الزخرف. فلما سمع هدأ وقال له: ماذا يصنع الذي يريد أن يدخل في دينكم هذا؟ قال: تغتسل، تتطهر، تشهد شهادة الحق. فدخل سعد بن معاذ. فلما رجع سعد بن معاذ إلى قومه نظر إليه الناس، قال: والله ما رجع بالوجه الذي ذهب به، ورجع عيونه تقدح نار. كان عفوا، لما ذهب عيونه تقدح نار ويريد يقتل ومع الحربة، فلما عاد إليهم تغير وجهه. فقال لهم: والله لا أكلم أحدا منكم، لا أكلم أحد منكم، لا رجل ولا امرأة، إلا تدخلوا هذا الدين. فلم يجن الليل حتى كان جميع قوم سعد بن معاذ قد دخلوا الإسلام، دخلوه رجالا ونساء، رجالا ونساء، وكانوا بنو عبد الأشهل، دخلوا جميعا الإسلام. وهذا كان نصر عظيم للمسلمين. ولم تبقى دار من دور الأنصار إلا صار فيها مسلم أو مسلمة، بقي فقط واحد اسمه الأصيرم، عمر بن ثابت ابن وقش، هذا فقط الذي بقي اللي ما أسلم. أما البقية كلهم دخلوا الإسلام. وهذا عمر بن ثابت هو الذي دخل الجنة ولم يصلي صلاة قط، هو الذي قتل في أحد، ما صلى ما ركع، أسلم في أحد، أسلم في أحد ومباشرة قتل، فلم يصلي صلاة قط ودخل الجنة رضوان الله عليه. نحن حكينا بالألماني شيء ما رأينا. لا قصدي الثاني، حكيت تبع توقفت عندما ذهب سيد المختار. بارك الله فيكم. Wie ich schon erzählt habe, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Mus'ab ibn Umair als Botschafter nach Medina geschickt. Und Mus'ab hat angefangen, Da'wah zum Islam oder zum Islam aufzurufen. Der hat natürlich sehr gute Arbeit geleistet. Mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala haben die Leute von Medina den Islam angenommen. Und das war wichtig, dass man mit den Führern von Medina spricht. Und es gab zwei Führer von Medina. Einer, der hieß Usayd ibn Hudayr und ein Sa'd ibn Mu'adh. Und diese beiden waren Führer. Mus'ab ibn Umair war bei As'ad ibn Zurara. Und As'ad ibn Zurara war verwandt mit Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd Mu'adh konnte mit As'ad ibn Zurara nicht anfangen, das heißt, der könnte ihm nicht Schaden zufügen. Denn das darf er nicht, weil sie von der gleichen Familie sind. Aber Usayd ibn Hudayr war sozusagen nicht verwandt mit ihnen. Dann hat ihm gesagt, schau mal, diese Leute, die sitzen in einem Garten und die sammeln die Leute und die reden mit ihnen und die Leute verlassen unsere Religion und die gehen mit ihnen und die haben die Lage gespannt und die haben, das ist nicht gut geworden. Der hat gesagt, ich gehe zu ihnen. Der hat sein Schwert genommen und er ist zu ihnen gegangen. Der wollte Schlechtes tun. Und er war dort bei ihnen. Als sie ihn sahen, As'ad ibn Zurara sagte Mus'ab ibn Umair, er sagte ihm, pass auf, er ist Führer in seinem Stamm und er ist ein Führer von Medina. Du sollst aufpassen, wie du mit ihm redest. Der kam zu ihm, der hat gesagt, ihr seid schlechte Leute, ihr habt schlecht in Medina gemacht. Mus'ab ibn Umair sagte ihm, okay, sitz mal dich hin und höre, was ich sage. Wenn das gut ist und du nimmst das an, dann ist gut. Wenn nicht, dann lassen wir dich in Ruhe. Der saß. Mus'ab hat angefangen, vom Koran zu rezitieren. Die Leute damals, die haben den Koran verstanden. Nicht wie unserer Zeit, wenn du 1000 Ayat oder rezitierst, die Leute verstehen kaum. Aber damals, die Leute haben den Koran so gut verstanden. Als er das hörte, der sagte ihm, das sind schöne Wörter, was du rezitierst. Was du sagst, wie kann man eure Religion annehmen? Da hat man ihm gesagt, ja, du wächst dich und dann sagst du, La ilaha Muhammad Rasulullah, und so wirst du Muslim. Der hat den Islam angenommen. Der ist zurück zu Sa'd Mu'adh und den anderen Leuten. Die haben ihn angeschaut, die haben gesagt, bei Allah, sein Gesicht hat sich verändert. Der ging und der wollte Schlechtes. Der kam aber mit einem anderen Gesicht. Aber der wollte, dass Sa'd Mu'adh auch zu ihnen geht. Dann sagte Usayd ibn Hudayr, sagte Sa'd Mu'adh, es gibt Leute, die wollen deinen Verwandten, das bedeutet As'ad ibn Zurara, Schlechtes tun. Die wollen ihn töten. Schnell. Der hat sein Schwert genommen und schnell, der wollte sein Cousin hier schützen. Aber das war nur ein Plan von ihm. Dann war Sa'd Mu'adh dort, der hat gesehen, es gab keine Leute, nur die Muslime, die lernen ihre Religion und Mus'ab ibn Umair redet mit den Leuten. Dann hat er gesagt, was tut ihr da und ihr habt schlecht gemacht und er hat zu As'ad ibn Zurara gesprochen. Er hat gesagt, du bist nur mein Verwandter. Wärst du nicht mein Verwandter, hätte ich mit dir das und das getan. Er hat ihm gesagt, Mus'ab ibn Umair, sitz mal. Und hör mal zu, was wir sagen. Wenn dir das gefällt, dann gut. Wenn nicht, dann brauchst du nicht zuzuhören. Dann hat er von ihm, der hat von Surat al-Zukhruf, Brunk, rezitiert. Sa'd Mu'adh hat gesagt, die sind so schöne Wörter, was ihr rezitiert. Wie kann man eure Religion annehmen? Und er ist auch Muslim geworden. Aber Sa'd Mu'adh war Führer in seinem Volk. Dann ist er zurück zu Banu Abd al-Ashhal, der sagte ihnen, ich werde mit keiner Frau, mit keinem Mann reden, bis ihr alle den Islam annimmt. Dann haben sie alle den Islam angenommen. Bis zur Nacht waren sie alle Muslime dann. Nur eine Person, die ist Al-Usayrim, der ist so geblieben bis Uhud. Und in Uhud hat er den Islam angenommen und er hat kein einziges Mal Gebet gemacht. Und er wurde in Uhud getötet und als Märtyrer gefallen und er ist ins Paradies gekommen, ohne ein Sajda, eine Niederwerfung in seinem Leben gemacht zu haben. Das war diese Person. So, barakallahu fikum, werden wir inshallah hier dann stoppen und das nächste Mal, bi'izni ta'ala, werden wir über Bay'at al-Aqaba al-Thaniya sprechen. Das nächste Mal sprechen wir über das zweite Treueid und das war von der zweiten Al-Aqaba Treueid. Das bis hier ist gut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wer Frage zum Thema hat, zu diesem Thema, bitteschön. Wer keine Frage hat, zum Thema nur, nicht allgemein. Auch im Internet zum Thema, dann okay. إذا نقف هنا بارك الله فيكم نحن وقتنا جيد الآن الساعة 11:15 ما نريد أن نطيل أكثر من ذلك لأن الأخوة أكيد عندهم بعض الأمور وذكر أنه غدا عندنا بارك الله فيكم سيمينار يبدأ بعد صلاة الظهر بإذن تعالى وهناك بعدين طعام إفطار بإذن تعالى وبعد صلاة التراويح نكمل الدرس قليلا وإذا كان في أخوة بقوا إلى يوم الأحد كذلك يكون عندنا بعض الدروس بإذن الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان فأسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي. طيب بارك الله فيكم مشيرين ما يكيد أن فيسن دزية موغن أين سيمينار هي أن لايبسك هابن دس فينكت ناخ ظهر جبيت بإذن تعالى ناخ ظهر جبيت فالما عن Wir machen unsere Unterrichte weiter und dann gibt es Fastenbrechen, Essen. Wir werden zusammen das Fasten brechen, inshallah. Und danach beten wir und beten wir auch Tarawih-Gebet. Und danach vielleicht gibt es auch ein paar Unterrichte. Und wenn die Brüder bleiben bis Sonntag früh oder Mittag, dann werden wir auch früh ein paar Unterrichte machen, inshallah. Das ist unser Programm für morgen. Lachwalli yuridu yadhabu yitfadl. Subhanakallahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.